Mädchen von Neapel sprechen nur von einem Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Das ist der schwarze Tino, der so zärtlich pfeifen kann, kann, kann, kann, kann, kann. Baciare, baciare, wenn Tino so da sitzt, wenn er seinen Mund spitzt, denkt man nur an Baciare. Mädchen von Neapel sind dem Tino alle treu, treu, treu, treu, treu, treu, treu. Und das Baciare küssen heißt, das ist für sie nicht neu, neu, neu, neu, neu. Baciare, Baciare, wenn Tino so da sitzt, wenn er seinen Mund spitzt, denkt man, von Neapel lassen Tino nicht in Ruhe. Doch ich bin lieber still, denn ich gehöre auch dazu. Zu, zu, zu, zu, zu, zu. Hey!